25. Juli 1963. Wir haben im Keklerheim ein kleines Frühstück, zwei Scheiben Brot mit Marmelade, Pfefferminztee gefrühstückt. Und dann haben wir unsere Rucksäcke zum Bahnhof gebracht und sie dort aufgegeben. Die Rucksäcke sind ohne uns mit einem Zug weiter bis nach Moselkern gefahren worden. Dort konnten wir sie später wieder am Bahnhof abholen. Wir selbst aber haben uns zu Fuß auf die Wanderung nach Moselkern gemacht. Während unserer Wanderung sind wir direkt an der Mosel entlang gewandert. Auch die Eisenbahnstrecke verlief direkt entlang der Mosel, sodass die Züge manchmal ganz nahe an uns vorbeifuhren. Das Wandern war also ganz einfach, denn wir brauchten überhaupt keine Karten. Wir gingen einfach immer an der Mosel entlang. Die Mosel war unser Reiseführer. Weil wir aber keine Karten brauchten und auch sonst nicht abgelenkt waren, konnten wir uns beim Wandern unterhalten. Und so fragte ich Papa, was er denn am Morgen so alles aus der Zeitung erfahren habe. Denn Papa hatte nach dem Frühstück noch kurz in einer Zeitung gelesen. Papa sagte, dass er einen Artikel über den neuen Papst gelesen habe. Und dann erzählte er mir etwas über den neuen Papst, der Paul der VI. Heißt und der Nachfolger von Johannes dem 23. ist. Papa und Mama haben Johannes den 23. sehr verehrt und gemocht. Deshalb fragte ich Papa, ob er auch den neuen Papst, Paul den 6. verehre und möge. Papa sagte aber, dass er das noch nicht sagen könne. Vielmehr werde sich das noch herausstellen. Und zwar dann, wenn der neue Papst einige Zeit im Amt sei. Dann erzählte Papa auch noch davon, dass der neue Papst früher Erzbischof von Mailand gewesen sei und dass er jetzt die große und schwere Aufgabe habe, das Zweite Vatikanische Konzil weiterzuführen und an ein gutes Ende zu bringen. Ich fragte Papa, wie man eigentlich so ein Konzil führe. Und Papa erklärte es mir und ich hörte gut zu und überlegte, was ich selbst tun würde, um ein Konzil gut zu Ende zu führen. Das Zweite Vatikanische Konzil. Das Zweite Vatikanische Konzil hat im Oktober des vorigen Jahres begonnen. Viele Kardinäle und Bischöfe nehmen an ihm teil. Wenn ich Papst wäre, würde ich anordnen, dass jeder Kardinal oder Bischof, der an dem Konzil teilnimmt, an jedem Sonntag in Rom mit den Römern zu Mittag essen soll. Und das immer an einem anderen Ort mit immer anderen Menschen. Durch das Mittagessen an immer einem anderen Ort mit immer anderen Menschen könnte der Kardinal oder Bischof erfahren, was die Menschen über das Konzil denken und was sie als nächstes von ihm erwarten und ob sie gute Vorschläge haben, worüber man während des Konzils alles reden sollte. Wie gestern war auch heute sehr gutes Wetter. Und Papa hat sich sehr gefreut, dass wir so ein Glück mit dem Wetter hatten und auch ich habe mich sehr gefreut. Kurz vor Mittag sind wir dann in Kattenes angekommen. Der Name Kattenes kommt von den eisernen Ketten, die die Bewohner früher durch die Mosel gespannt hatten, um die Schiffe der Raubritter zu zerstören. Direkt an der Mosel gab es das Weinhaus Gries, das eine schöne, offene Terrasse mit viel Weinlaub drumherum hat. Hier waren noch viele Tische frei, und so setzten wir uns an einen der freien Tische und ruhten aus. Papa trank ein Glas Moselwein, und ich trank einen Sprudel, und dann schrieb ich an Mama eine Karte. Postkarte. Liebe Mama, heute wandern wir von Kobern-Gondorf nach Moselkern und machen gerade in Kattenes Rast. Das Wandern geht ganz leicht, denn es geht immer an der Mosel entlang. Wir haben uns überlegt, wie es mit dem Konzil weitergeht und was der neue Papst tun soll, damit es gut weitergeht. Hast du dazu auch ein paar Ideen? Herzliche Grüße von deinem Bub. 26. Juli 1963. Ich bin viel früher als Papa wach geworden, und da ich nicht länger im Bett liegen wollte, bin ich aufgestanden und leise hinaus auf den Flur geschlichen, um nach der grauen, dicken Katze zu schauen. Ich hatte gehofft, dass ich sie auf dem Flur finden würde, Und wahrhaftig lag sie direkt vor unserer Tür, als habe sie nur darauf gewartet, dass ich aufstehen und auf den Flur kommen würde. Ich habe mich zu ihr gesetzt und sie gestreichelt. Und dann habe ich eine Weile mit ihr gespielt, bis Papa auch wach geworden und zu uns auf den Flur gekommen ist. Papa hat uns begrüßt und dann ist er ins Bad gegangen und nach ihm bin ich auch ins Bad gegangen. Die graue dicke Katze hat aber vor der Tür des Bades wieder auf mich gewartet, als wollte sie immer weiter mit mir spielen. Die Katze. Die Katze tut immer so, als schaute sie mich nicht an. Ich glaube aber, dass sie ganz genau schaut, was ich gerade so tue. Die Katze schleicht gern an Wänden entlang und reibt sich dabei das Fell. Die Katze hat sehr viel Zeit. Sie wartet und wartet. Und wenn sie einem dann nach vielem Warten wieder begegnet, tut sie so, als habe sie lange über etwas nachgedacht. Die Katze behält alles, worüber sie nachgedacht hat, für sich. Die Familie B., bei der wir übernachtet haben, verkauft auch Wein. Und für diesen Verkauf gibt es eine Probierstube. In der Probierstube hatte Frau B. für uns das Frühstück gedeckt. Es gab frische Brötchen und Brot und Marmelade und Schinken und Käse und gekochte Eier, das alles ließen wir uns schmecken. Frau B. sagte, dass die Katze leider draußen bleiben müsse, weil sie in der Probierstube einmal alles durcheinander gebracht habe und auf Musik seltsam reagiere. Die Katze möge nämlich nicht jede Musik. Und wenn die Musik, die sie nicht möge, im Radio zu hören sei, spiele die Katze manchmal verrückt. Für Papa und mich hat Frau B. aber dann das Radio eingestellt, sodass wir während des Frühstücks Radio hören konnten. Es gab Nachrichten und viel Musik. Papa aber mochte überhaupt kein Radio hören und verzog das Gesicht zu den Radioklängen. Und als Frau B. nach draußen ging und uns allein frühstücken ließ, sagte Papa, dass er weder die Nachrichten noch die Musik zum Frühstücken brauche, und dass ihm die Leute seltsam vorkämen, die immer zu Radio hörten, den lieben langen Tag lang, ununterbrochen, immer zu Radio. »Man muss doch nicht immer zu Nachrichten hören«, sagte Papa und schüttelte den Kopf. Und dann sagte er, dass das dauernde Nachrichtenhören ein richtiger Blödsinn und ein selten dämlicher Kappes sei. Und dann ging er zum Radio und stellte es so leise, dass man die Nachrichten und die Musik kaum noch hören konnte. Was Papa gar nicht mag. Papa mag keine Nachrichten aus dem Radio, wohl aber mag er Nachrichten in den Zeitungen. Papa mag keine Autos, er fährt nur mit dem Zug. Papa mag keinen Rosenkohl, weil es während seines Studiums in Bonn fast jeden Tag Rosenkohl gab. Papa mag Katzen anscheinend nicht sehr. Jedenfalls spricht er nicht mit der grauen, dicken Katze und berührt sie auch nicht. Papa mag aber Hunde, Kühe, Schafe und Pferde. Am meisten mag Papa Pferde. Danach kommen die Kühe. Die mag er auch. Nach dem Frühstück sind Papa und ich dann zu unserer Wanderung aufgebrochen. Wir sind aber diesmal nicht an der Mosel, sondern an der Elz entlang gewandert. Die Elz ist ein Bach, der in die Mosel mündet. Sie fließt durch das Elztal. Und im Elztal gibt es auch eine große Burg, die Burg Elz, die wir uns unbedingt anschauen wollten. Im Elztal war es sehr schattig und kühl und sehr still. Nur der Bach war die ganze Zeit zu hören. Und zwischen den Tannen gab es etwas Nebel und es war etwas unheimlich. Ich habe Papa gefragt, wie er es anstelle, sich mit den Menschen zu unterhalten. Da hat Papa mir erklärt, dass ich auf die Menschen zugehen müsse, richtig zugehen, ganz nah an sie heran. Man müsse sie freundlich grüßen und man müsse langsam, deutlich und laut sprechen und dann müsse man sie etwas fragen, irgendetwas, was, das sei völlig egal. Man könne sie nach dem Weg fragen oder nach der Uhrzeit oder nach dem nächsten Gasthof. Und wenn sie geantwortet hätten, müsse man sie loben oder nachfragen. Am besten sei es aber, sie zunächst einmal zu loben. Sie wissen aber gut Bescheid, sei zum Beispiel ein kurzes, schlichtes Lob. Und nach einem solchen Lob könne man dann nachfragen. Sie wohnen wohl schon eine Ewigkeit hier. Über das Lob finde man Zugang zu den Menschen. Denn fast alle Menschen wünschten sich nichts mehr, als gelobt zu werden. Und es gehe ihnen das Herz auf, wenn sie gelobt würden. Die meisten Menschen würden nämlich nur selten gelobt. Und viele Menschen würden sogar überhaupt nie gelobt. Deshalb sei ein Lob immer etwas Besonderes und Schönes, mit denen man vielen Menschen eine Freude bereite. Ich sagte Papa, dass ich nicht wisse, wie ich die Menschen loben solle. Und da antwortete Papa, dass wir das Loben bei passender Gelegenheit einmal üben und uns dann ausdenken würden, mit welchen Worten genau ich die Menschen loben und in ein Gespräch verwickeln könne. An Mama denken. Mama verwickelt die Menschen nicht in ein Gespräch. Mama erzählt ihnen etwas. Mama kann sehr gut erzählen. Die meisten Menschen hören ihr mit offenem Mund zu. Mama fragt die Menschen nicht, aber sie überlegt viel, was die Menschen so denken. Nach dem Überlegen schreibt Mama lange Briefe. Schließlich kamen Papa und ich dann zurück nach Moselkern, wo wir am frühen Abend eintrafen. Noch auf dem Rückweg sagte Papa, dass er am Abend mit Herrn B. eine Weinprobe in der Probierstube der Familie B. machen wolle. Eine solche Weinprobe sei für mich aber langweilig. Deshalb habe er mit Herrn B. überlegt, was ich am Abend statt einer Weinprobe tun könne. Herr B. habe den Vorschlag gemacht, dass ich mit einem Neffen von Herrn B., der fast genauso alt sei wie ich, Fußball auf den Moselwiesen spielen solle. Wenn ich also Lust habe, mit diesem Neffen Fußball zu spielen, dann könne ich das nach dem Abendessen tun. Er aber werde mit Herrn B. Wein probieren und dabei viel Neues über den Wein an der Mosel erfahren. Fußball. Ich hatte das Fußballspielen fast vergessen. Dabei habe ich in den letzten Wochen in Köln doch fast jeden Tag Fußball gespielt. Der Fußball ist auch eine bleibende Erinnerung, weil ich ihn jetzt einmal für ein paar Tage vergessen habe. Viele Fußballspieler sind eine bleibende Erinnerung, vor allem aber die Torhüter und die lustigen Fußballspieler. Ich fand die Idee, mit einem anderen Jungen auf den Moselwiesen Fußball zu spielen, sehr gut. Und ich sagte das. Und ich sagte noch, dass ich mich richtig auf das Fußballspielen freue, weil ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr Fußball gespielt habe. Als wir vor dem Haus der Familie B. in Moselkern ankamen, stand der Neffe von Herrn B. schon vor der Tür und spielte mit einem Ball. Wir begrüßten uns und ich erfuhr, dass der Neffe von Herrn B. Michael heißt. Ich bin mit Michael dann sofort auf die Moselwiesen gegangen und Michael hat zwei Äste als Torpfosten auf die Moselwiesen gelegt. Und dann ist er ins Tor gegangen und ich habe den Ball auf sein Tor geschossen. Michael hat sich bei fast jedem Schuss ins Gras geworfen und so gewälzt, als wäre es schwer, den Ball zu bekommen. Eigentlich war es aber überhaupt nicht schwer. Er hätte sich also gar nicht werfen und wälzen müssen. Als wir dann eine Pause machten, sagte er, dass er Torwart in einer Jugendmannschaft sei und jeden Tag trainiere. Und als ich ihn fragte, mit wem er denn jeden Tag trainiere, sagte er, dass er meist allein trainiere und dass er ein Buch habe, in dem genau drinstehe, wie man als Torwart allein trainiere. Ich fragte ihn, ob er mir auch beibringen könne, wie man als Torwart allein trainiere. Aber er sagte, das wäre Blödsinn, weil ich ja jetzt nicht allein und auch kein richtiger Torwart sei. Ich fragte ihn weiter, warum ich denn kein richtiger Torwart sei, und Michael antwortete, ich wäre nicht wendig und ballhungrig genug. Ein richtiger Torwart sei nämlich sehr wendig und unglaublich ballhungrig. Ich wollte darauf eigentlich etwas entgegnen und Michael sagen, dass ich vielleicht noch nicht wendig, wohl aber sehr ballhungrig sei. Da erinnerte ich mich aber daran, was Papa mir während unserer Wanderung zur Burg Elz gesagt hatte, dass man die Menschen ordentlich loben müsse und dass sie sich über das Loben freuen würden. Ich dachte also, dass jetzt endlich einmal eine Gelegenheit da sei, einen Menschen zu loben. Deshalb entgegnete ich nichts, sondern sagte zu Michael, dass er wirklich ein sehr wendiger Torwart und richtig ballhungrig sei und dass ich einen so guten jungen Torwart wie ihn noch nie gesehen habe. Michael schaute mich an und ich merkte, dass er erstaunt war. Und dann fragte er mich, meinst du das im Ernst? Und ich sagte, natürlich meine ich das im Ernst. Wie soll ich es denn sonst meinen? Da sprang Michael auf und pfiff etwas vor sich hin und warf den Ball auf den Boden und hechtete hinter ihm her und wälzte sich im Gras, als wäre er der wendigste und ballhungrigste Torwart der ganzen Welt. Danach stellte ich mich ins Tor. Und ich muss sagen, dass Michael recht hatte, denn ich war im Vergleich mit Michael ein sehr schlechter Torwart. Manche Bälle flogen mir sogar durch die Beine. Und andere flogen ganz dicht an mir vorbei ins Tor, sodass ich sie leicht hätte halten können. Ich hielt sie aber einfach nicht. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Ich sagte Michael dann, dass ich keine Lust hätte, weiter im Tor zu stehen, weil ich ein so schlechter Torwart sei. Und da sagte Michael, ich solle nicht traurig sein. Denn er sei auch früher ein schlechter Torwart gewesen. Jetzt aber sei das anders, weil er so viel trainiert habe. Fußball trainieren. Bisher habe ich immer nur Fußball gespielt, aber nicht Fußball trainiert. Ich mag keinen Fußball trainieren. Ich möchte ihn nur weiterspielen. Ich mag auch nicht das Schnelllaufen trainieren oder das Rückwärtslaufen oder das Querlaufen. Ich möchte einfach nur Fußball spielen und das am liebsten im Mittelfeld. Wir haben dann noch eine Weile weiter Fußball gespielt. Ich habe die Bälle aufs Tor geschossen und Michael hat sich geworfen und gewälzt. Und dann haben wir Eckbälle und Freistöße geschossen und am Ende haben wir etwas gedribbelt. Du bist zwar kein guter Torwart, aber du bist ein ganz ordentlicher Dribbler, hat Michael am Ende gesagt. Und dann haben wir uns ausgeruht und über die Fußballmannschaften gesprochen, die wir gut finden. Ich habe vom Kölner FC gesprochen und davon, dass der FC in der nächsten Saison in der neuen Bundesliga spielen wird. Und Michael hat von der Eintracht aus Trier gesprochen, für die er irgendwann einmal als Torwart spielen will. So haben wir gesprochen, bis es dunkel wurde. Und wir haben uns wirklich sehr gut verstanden. Dann sind wir zur Wohnung der Familie B zurückgegangen und Michael hat sich von mir verabschiedet und mir alles Gute gewünscht. Postkarte. Liebe Mama, ich habe gerade bei der Familie B in Moselkern zu Abend gegessen. Es war sehr gut. Papa hat vorher eine Weinprobe gemacht. Und ich habe vorher mit einem netten Jungen Fußball gespielt. Leider bin ich als Torwart anscheinend nicht wendig und ballhungrig genug. Aber das macht nichts. Ich bin nämlich ein recht guter Dribbler. Ich denke viel an dich. Ich wünsche dir eine gute Nacht, dein Bub. Nach dem Abendessen war es sehr spät und so sind Papa und ich dann schlafen gegangen. Papa sagte noch, dass die Weinprobe famos gewesen sei und dass Herr B. ihm ein dickes Buch über den Wein geschenkt habe, in dem die besten deutschen Weine beschrieben würden. Wenn Papa sagt, etwas sei famos gewesen, dann fand er etwas wirklich gut. Und meistens sogar noch etwas besser als gut. Ich konnte auch sehen, dass ihm der Wein famos geschmeckt hatte. Denn Papa hatte einen roten Kopf und sehr rote Ohren und seine Stirn glänzte. Und außerdem sprach er viel mehr als sonst, lauter lustige Dinge. Als wir in unseren Betten lagen, sprach er noch immer. Und zwar nannte er lauter Namen von Moselweinen und sagte: Piespotter Goldtröpfchen, Erdener Treppchen, Brauneberger Juffer. Und dann lachte und lachte er, als habe er lauter lustige Witze gemacht. Ich hörte ihn dann aber nicht mehr weiter, denn ich war furchtbar müde. Und so schlief ich ein und bekam gar nicht mehr mit, wie auch Papa einschlief. 28. Juli 1963. In Cochem sah es sehr merkwürdig aus. Ganz anders als in den anderen Orten an der Mosel. Überall standen Schilder und hingen Tafeln herum, auf denen geschrieben stand, was man in den Häusern hinter den Schildern und Tafeln alles so essen konnte. Manche Gassen waren sehr schmal, und wenn sich die Menschen in den schmalen Gassen die Schilder und Tafeln anschauten, gab es einen Stau, und es ging nicht mehr voran. Es waren in Cochem auch viel mehr Menschen als in den anderen Moselorten, und die Menschen zogen in langen Reihen herum. Und ich fragte Papa, warum denn in Cochem bloß so viele Menschen seien und was all diese Menschen in Cochem suchten. »Ich weiß es auch nicht, mein Junge«, antwortete Papa. Und das klang irgendwie traurig. Jedenfalls kam es mir traurig vor, als wäre es Papa nicht recht, dass so viele Menschen durch Cochem zogen und nicht genau wussten, was sie in Cochem eigentlich suchten. »Komm«, sagte Papa dann. »Wir verdrücken uns ein bisschen.« Und dann gingen wir eine steile Straße hinauf und fanden endlich oben, fast am Ende der steilen Straße und schon direkt neben einem Weinberg, ein Café, in dem wir frühstückten. Obwohl Sonntag war, gab es frische Brötchen und hausgemachte Marmelade und etwas Käse und zwei gekochte Eier. Und Papa trank starken Kaffee und ich trank Hagebuttentee. An Mama denken. Schade, dass Mama uns keine Karten oder Briefe schreiben kann, so wie wir das tun. So hören wir von Mama rein gar nichts. Papa sagt, dass Mama vielleicht in unser Ferienhäuschen im Westerwald gefahren ist und dass sie dann heute Mittag bei Oma und Opa zum Mittag essen wird. Ich habe einen Moment nachgedacht. Und dann habe ich genau gewusst, dass Mama im Westerwald ist und bei Oma und Opa zu Mittag ist. Nach dem Frühstück sagte Papa dann, dass es heute in Cochem von Stunde zu Stunde immer voller werde und wir uns deshalb nicht allzu lange in Cochem aufhalten würden. Damit ich aber einen guten Eindruck von Cochem erhalte, würden wir nach dem Gottesdienst mit dem Sessellift hinauf auf die Höhe über Cochem fahren. Da hätten wir unsere Ruhe und könnten Cochem dann einfach von oben betrachten. Ich fand den Vorschlag sehr gut und ich freute mich auf die Fahrt mit dem Sessellift. Vorher aber gingen wir noch in die Kirche und warteten etwas, bis der letzte Morgengottesdienst begann, der Morgengottesdienst kurz vor Mittag. Wir haben dann beide sehr kräftig gesungen, Papa natürlich etwas kräftiger als ich, und wir sind beide zur Kommunion gegangen. Und ich habe den lieben Gott gebeten, uns zu beschützen und die Mama zu beschützen. Nach dem Segen aber habe ich dem lieben Gott noch für die wunderschöne Moselreise mit Papa gedankt. Und ich habe dem lieben Gott versprochen, mit Hilfe all meiner Zettel, Karten und all meines Krimskrams ein ausführliches Reisetagebuch zu schreiben. Cochem. Cochem ist eine sehr volle Stadt, viel voller als die anderen Orte an der Mosel. Die vielen Menschen, die durch Cochem gehen, gehen von einem Lokal zum anderen und überlegen, ob sie in das Lokal gehen oder ob nicht. Meistens gehen sie nicht hinein. Und dann gehen sie weiter. Und dann bleiben sie wieder stehen. Und dann gehen sie wieder weiter. Ich habe so eine Stadt, in der die Menschen unaufhörlich herumgehen und sich alle Lokale ansehen, noch nie gesehen. Deshalb ist Cochem auch eine bleibende Erinnerung. Und nicht nur eine Erinnerung, die ich bald wieder vergessen werde. Bevor wir nach Beilstein fuhren, wollte Papa sich aber noch wenigstens eine halbe Stunde ausruhen und etwas hinlegen. Papa wusste schon, dass ich Ausruhen langweilig fand. Deshalb sagte er, ich könne ruhig schon mal hinunter an die Mosel gehen und mir dort die Zeit vertreiben. Er komme in einer halben Stunde nach und dann würden wir mit der Fähre nach Baldstein fahren. Ich verließ also unser Zimmer und ging hinunter an die Mosel. Direkt an der Mosel standen aber zwei Jungs, die Steine über das Wasser flitzen ließen und mit nackten Füßen im Wasser standen. Ich ging zu ihnen hin und sie schauten mich lange an, als gäbe es an mir etwas Besonderes zu sehen. »Du bist nicht von hier, stimmt's?« fragte mich dann der eine, und ich antwortete, dass er recht habe und dass ich nicht von hier, sondern von Köln sei. »Köln liegt am Rhein, stimmt's?« fragte der Junge da weiter. Und ich antwortete, dass das stimme, Köln liege am Rhein. »Ist Köln eine große Stadt?« fragte der Junge noch immer weiter. Und ich antwortete, dass Köln eine sehr große Stadt mit einem sehr großen Dom und vielen sehr schönen und großen Häusern sei. »Gib nicht so an«, sagte da der andere Junge und schaute mich weiter an, als sähe ich merkwürdig oder seltsam aus. Ich antwortete darauf nichts mehr, denn mir fiel einfach nichts ein. Außerdem aber war ich etwas erschrocken, dass der andere Junge glaubte, ich wolle angeben. Dabei wollte ich überhaupt nicht angeben, sondern nur etwas über Köln sagen, wonach ich gefragt worden war. »Gibt es in Köln Weinberge?« fragte der feindselige Junge mich da. Und ich antwortete, dass es in Köln keine Weinberge gebe und dass die Landschaft in Köln ganz flach und eben und damit ganz anders sei als hier an der Mosel. »Na bitte«, sagte der etwas feindselige Junge da. »Na bitte, es gibt in Köln also keine Weinberge, sondern nur flaches Land. Dann muss es ja sehr langweilig sein in deinem Köln.« Ich wusste wieder nicht, was ich sagen sollte. Aber ich musste doch etwas sagen, sonst hätte der Junge vielleicht gedacht, dass ich nicht mit ihm reden wollte. Und ich wollte doch mit ihm reden. Da ich aber nicht wusste, was ich sagen sollte, sagte ich einfach, »Wie meinst du das?« Und da sagte der Junge, dass es in den Weinbergen nie langweilig sei und dass man in den Weinbergen immer etwas zu tun habe und dass er heute am frühen Morgen oben in den Weinbergen Weinbergschnecken gesammelt und von seinem Vater für die vielen gesammelten Weinbergschnecken 50 Pfennige bekommen habe. Da begriff ich, was der Junge meinte. Und ich sagte, dass ich es toll fände, in den Weinbergen Weinbergschnecken zu sammeln und dass es schade sei, dass es in Köln keine Weinberge gebe, und Köln deshalb vielleicht wirklich etwas langweiliger sei als die Gegend an der Mosel. Als ich das gesagt hatte, merkte ich, dass der eben noch feindselige Junge nicht mehr feindselig war, und auch der andere Junge war es kein bisschen. Sie schauten mich auch nicht mehr so seltsam an, sondern sie forderten mich auf, zu ihnen ins Wasser zu kommen und mit ihnen Steine über das Wasser flitzen zu lassen, und das tat ich denn auch. Und ich war gar nicht so schlecht im Steine flitzen lassen. Warum Köln nicht langweilig ist. In Köln gibt es keine Weinberge, aber Köln ist nicht langweilig. Am Rhein gibt es immer etwas zu sehen und man kann das halbe Jahr mit den Schiffen fahren. Auch gibt es eine Seilbahn, die über den Rhein schwebt, hin und zurück. In Köln gibt es auch eine schöne Galopprennbahn und schöne Ufer für das Schwimmen im Rhein und eine Oper und viele schöne Kirchen. Das Schönste an Köln aber ist der große Dom. Einen solchen Dom gibt es an der Mosel nicht. Und in ganz Deutschland sonst auch nicht. 29. Juli 1963. Am nächsten Morgen wurde ich besonders früh wach, weil die Sonne schon sehr früh in unser Zimmer schien und alles so hell war, dass ich die Augen gar nicht mehr geschlossen halten konnte. Ich habe dann im Bett etwas gelesen und darauf gewartet, dass Papa wach wurde. Auch Papa wurde viel früher als sonst wach und dann haben wir geduscht und schon mal etwas gepackt. Als wir aber hinüber in das Haupthaus des Weinhaus Fuhrmann gehen wollten, um dort zu frühstücken, kamen wir an einem kleinen Saal vorbei. Und als ich in den kleinen Saal hineinschaute, stand dort ein langer Tisch mit sehr vielen Stühlen. An einer Wand des Saales aber stand auch ein schwarzes Klavier, ein richtiges, ordentliches Klavier. Ich habe Papa gefragt, ob ich das Klavier öffnen dürfe, Und Papa hat ja gesagt. Ja, ich dürfe nachsehen, ob man das Klavier öffnen könne. Ich dürfe aber jetzt noch nicht auf dem Klavier spielen, weil es dazu noch zu früh sei. Ich ging zu dem Klavier und versuchte es zu öffnen, und es ließ sich ganz leicht öffnen. Schade war nur, dass die Tasten nicht mehr ganz weiß waren, sondern bräunlich. Drüben im Haupthaus des Weinhaus Fuhrmann haben wir dann gefrühstückt. Ich hatte aber keinen richtigen Hunger, und ich wollte eigentlich auch gar nicht frühstücken. Statt lange zu frühstücken, wollte ich lieber auf dem Klavier spielen. Papa fragte die Frau, die uns bediente, ob ich später auf dem Klavier spielen dürfe. Da schaute mich die Frau an und fragte mich, »Ah, du kannst Klavier spielen?« Ich sagte ihr, dass ich Klavier spielen könne, weil ich schon seit 7 Jahren Klavierunterricht habe und dass ich in den 7 Jahren viele Stücke gelernt habe. »Und was spielst du so?« fragte die Frau. Da sagte ich der Frau, dass ich Stücke von Mozart, von Bach und von Beethoven, von Schumann und von Scarlatti und noch von vielen anderen Komponisten spielen würde. Da war die Frau sehr erstaunt und sagte, Donnerwetter. Und dann sagte sie noch, dass sie nicht alle Komponisten kenne, die ich genannt habe, und dass es für einen Jungen in meinem Alter allerhand sei, all diese Komponisten zu kennen. Das ist wirklich allerhand, sagte sie. Und dann sagte sie noch einmal, allerhand. Ich wusste nicht genau, was sie mit dem allerhand meinte, aber ich fragte nicht nach, um den guten Eindruck, den ich gemacht hatte, nicht zu zerstören. Ich schwieg also einfach. Und so war es einen Augenblick still. Weil es aber so still war, sagte dann Papa etwas. Ihm fiel aber wohl ganz und gar nichts Neues ein, denn er wiederholte nur, was die Frau gesagt hatte und sagte, »Ja, für einen Jungen in seinem Alter ist das wirklich allerhand.« Es war ein bisschen peinlich, dass niemandem mehr etwas einfiel. Deshalb bin ich einfach aufgestanden und habe gesagt, dass ich jetzt hinüber ins Nebenhaus gehen würde, um dort etwas Klavier zu spielen. Die Frau hat gesagt, »Ja, tu das.« Und Papa hat auch gesagt, »Ja, dann mal los.« Und dann hat er sich die Zeitung geholt und sich an ein Fenster gesetzt und begonnen, die Zeitung zu lesen. Ich aber bin rasch ins Nebenhaus gegangen und habe den Deckel des schwarzen Klaviers geöffnet. Und dann habe ich Klavier gespielt. Ich habe eine Sonate von Scarlatti gespielt und danach habe ich die F-Dur-Sonate von Mozart gespielt. Und danach habe ich einige Stücke aus den Kinderszenen von Schumann gespielt und danach habe ich mit den Präludien und Fugen aus dem wohltemperierten Klavier von Bach begonnen, von denen ich sonst jeden Tag einige spiele. Ich habe die Präludien und Fugen in C-Dur, C-Moll, D-Dur und D-Moll gespielt. Da aber ist Papa in den kleinen Saal gekommen. Er hat noch gewartet, bis ich mit der Fuge in D-Moll zu Ende gekommen war. Dann aber hat er gesagt, dass ich einmal nach draußen auf die Terrasse kommen solle. Draußen auf der Terrasse warteten einige Leute auf mich. Und als ich auf die Terrasse kam, sah ich, dass die Frau, die uns beim Frühstück bedient hatte, unter diesen Leuten war. Neben dieser Frau stand aber auch noch eine ältere Frau. Diese ältere Frau war die Mutter der Frau, die uns beim Frühstück bedient hatte. Und neben diesen beiden Frauen standen noch einige andere Leute, die anscheinend wie wir im Weinhaus Fuhrmann übernachtet hatten. All diese Leute warteten auf der Terrasse nur auf mich. Und als ich zu ihnen kam, klatschten sie alle. Und die ältere Frau nahm mich in ihre Arme und gab mir einen Kuss auf die rechte Backe. Dann aber sagte sie, dass sie ein so schönes Klavierspiel noch nie in ihrem Leben gehört habe. Und die Frau, die uns beim Frühstück bedient hatte, sagte das auch. Die anderen Leute aber fragten mich, wie lange ich schon Klavier spiele und wieso ich so gut Klavier spielen könne und ob ich bereits Konzerte gebe. Ich habe alle Fragen beantwortet, dadurch aber wurde es später und später. Und Papa schaute dann auf die Uhr und sagte, dass wir jetzt bereits sehr spät dran seien und nun wohl oder übel weiterziehen müssten. Die Leute sagten, dass ich noch ein Stück zum Abschluss spielen solle, und die ältere Frau hat sich gewünscht, dass ich die Träumerei spiele. Ich habe dann noch die Träumerei gespielt, und die Leute sind mit in den kleinen Saal gekommen und haben zugeschaut, wie ich die Träumerei spielte. Danach haben sie wieder geklatscht und »wunderschön, einfach wunderschön« gesagt. Papa und ich sind dann aber rasch in unser Zimmer gegangen, und dann haben wir noch rascher alles gepackt und schließlich das Zimmer bezahlt. Ich habe für mein Klavierspiel noch eine Tüte Erfrischungsbonbons bekommen. Und dann sind Papa und ich losgezogen, immer an der Mosel entlang, in Richtung Edeka. Die Träumerei. Wenn ich eine Zugabe geben soll, wünschen sich viele Menschen die Träumerei. Ich weiß auch, dass sie sich die Träumerei sehr langsam gespielt wünschen. Wenn ich die Träumerei zu Hause spiele, spiele ich sie viel schneller. Und neulich habe ich sie sogar einmal ganz schnell gespielt. Mama ist dann ins Zimmer gekommen und hat mich gefragt, warum ich die Träumerei so schnell spiele. Da habe ich gesagt, dass das Träumen doch eigentlich schnell sei und nicht langsam. Manchmal ist das Träumen sogar richtig schnell, also sehr schnell. Mama aber hat gesagt, dass Robert Schumann, also der Komponist der Träumerei, das langsame Träumen, das Träumen am Tag mit offenen Augen gemeint habe. Da habe ich die Träumerei einmal ganz, ganz langsam gespielt. Es klang aber nicht so gut wie das schnelle Spielen. Nein, es klang wirklich gar nicht so gut. Wir wanderten dann weiter die Mosel entlang auf Edeka zu. Papa sagte aber nichts. Und auch ich sagte nichts, sondern ich schaute mir nur die Mosel an. Die Musik in meinem Kopf war nicht mehr da, nur noch ein ganz kleines bisschen. Ich fragte Papa, was er denn heute Morgen in der Zeitung so alles gelesen habe und was es denn Neues über den Papst und das Konzil in Rom gebe. Da räusperte sich Papa etwas und dann sagte er, dass das Konzil jetzt die Aufgabe habe, die Kirche zu erneuern und dass niemand so richtig wisse, wie man das mache, die Kirche erneuern. Ich fragte ihn, was man denn erneuern wolle, was denn genau. Papa sagte, der Papst wolle zum Beispiel die alten steifen Gewänder ablegen und die Papstkrone nicht länger mehr tragen und sich nicht mehr auf einem Sessel über den Petersplatz tragen lassen. Stattdessen wolle der Papst helle Gewänder anziehen und zu Fuß über den Petersplatz gehen. Das sei zum Beispiel eine Neuerung. Ich sagte, dass ich es sehr, sehr schade finde, wenn der Papst seine Krone nicht mehr trage und sich nicht mehr auf dem Sessel tragen lasse und nur noch helle Gewänder trage, weil nämlich die Krone und der Sessel und die dunklen Gewänder sehr feierlich und festlich seien. Und dann sagte ich noch, dass eigentlich jeder zu Fuß über den Petersplatz gehen könne. Das könne schließlich jeder. Und weil es schließlich jeder könne, brauche es der Papst nicht zu tun. Der Papst solle vielmehr tun, was nicht jeder tun könne, also zum Beispiel sich auf einem Sessel tragen lassen. Wir haben dann während der ganzen Wanderung bis Edeka darüber nachgedacht, wie man die Kirche erneuern könne. Und am Ende hatte ich eine kleine Liste mit lauter Erneuerungen im Kopf. Wie man die Kirche erneuern könnte. In den Kirchen sollte es viel mehr Blumen geben. Die Orgel sollte viel mehr spielen, auch lange Stücke, besonders nach dem Gottesdienst. In jeder Messe sollte es viel Weihrauch geben. Der Priester sollte alles schön laut in Latein vorlesen und einiges Latein ins Deutsche übersetzen. Während der Kommunion sollte es nicht nur die Hostie, sondern auch Wein geben. Für Kinder sollte es statt des Weins Traubensaft geben. Es sollten noch viel mehr Kirchenlieder gesungen werden. In den Hochämtern sollte nicht gepredigt werden. Es sollte überhaupt kürzer gepredigt werden. Jede Predigt sollte nicht länger dauern als 5 Minuten. Die Kirchenglocken sollten vor jeder Messe ordentlich läuten. Und zwar an jedem Tage anders. In Edeka sind wir dann am Abend, als wir von unserem Gang in die Weinberge zurück waren, in einem sehr schönen Weinhaus zu Abendessen gegangen. Weil es noch so warm und hell war, konnten wir auf der Terrasse zu Abend essen. Wir hatten einen schönen Ecktisch, von dem aus wir direkt auf die Mosel schauen konnten. Papa hat gesagt, dass er während des Abendessens eine kleine Weinprobe mit Wein aus Edeka zelebrieren wolle, denn der heutige Tag sei unser Tag des Weins und des Weinbergs. Und so hat Papa während des Abendessens lauter kleine Proben Wein serviert bekommen. Die Proben waren in winzigen Gläsern und Papa brauchte immer nur wenige Schlücke, um eine Probe zu trinken. So konnte er auch viele Proben trinken und nicht nur zwei oder drei. Papa hat zu den kleinen Proben eine Platte mit Käse und später noch einen Salat gegessen. Und ich habe mir eine Platte mit gekochtem Schinken und vielen Gurken bestellt. Während unseres Abendessens und während der Weinprobe hat Papa mir dann auch gezeigt, wie das Zelebrieren so geht. Das Zelebrieren ist nämlich, wie Papa gesagt hat, kein einfaches Trinken oder Probieren des Weins, sondern ein feierliches, festliches Trinken des Weins mit allen Sinnen. Es geht so, dass man den Wein zuerst mit den Augen und dann mit der Nase erkundet. Man schaut sich also an, wie der Wein aussieht und beschreibt seine Farbe. Dann riecht man den Wein und beschreibt, wie er riecht oder duftet. Und erst dann nimmt man den ersten Schluck, und zwar einen sehr kleinen. Den sehr kleinen Schluck lässt man auf der Zunge liegen oder schweben, wie Papa gesagt hat. Und erst nach einer Weile lässt man ihn durch die Gurgel gleiten und abstürzen. Dann erlebt man den Nachgeschmack und nimmt rasch einen zweiten Schluck, um den Geschmack des Weins noch genauer herauszubekommen. Papa hat mir das Zelebrieren mehrmals vorgeführt und dann immer genau beschrieben, wie der Wein aussieht, wie er duftet und wie er schmeckt. Und dann haben wir auch für mich eine Probe Traubensaft bestellt. Und ich habe mir den Traubensaft angeschaut, beschnüffelt und probiert. Und dann habe ich auf meinen Notizzettel notiert, was ich über den Traubensaft herausbekommen hatte. Er sieht hellgelb aus. Er riecht zart. Und er schmeckt lieblich. Wie der Wein ausschaut. Wässrig. Blass. Hellgelb. Goldgelb, fuchsig. Wie der Wein riecht, flüchtig, duftig, fruchtig, blumig, würzig. Wie der Wein schmeckt, fein, süffig, glatt, markig, groß. Weil wir zu Abend gegessen und gleichzeitig eine Weinprobe gemacht haben, haben wir viel länger für das Abendessen gebraucht als sonst. Ich habe Papa gefragt, woher er so viel über den Wein wisse, und Papa hat gesagt, dass er schon ein wenig über Wein gewusst habe, jetzt aber sehr viel über Wein wisse, weil er viel in dem Buch des Schriftstellers Stefan Andres über die großen Weine Deutschlands gelesen habe. Ich fragte Papa, ob ich auch etwas in diesem Buch lesen solle. Papa meinte aber, das sei nicht nötig. Das meiste in diesem Buch sei Weinchinesisch und dieses Weinchinesisch bräuchte ich in meinem Alter noch nicht zu kennen. Später bräuchte ich es aber vielleicht, später vielleicht, denn es könne ja sein, dass auch ich später, so wie er, Freude am Weintrinken habe und das Weintrinken so wie er genieße. Da antwortete ich, dass ich fest glaube, später einmal Freude am Weintrinken zu haben, jetzt aber natürlich noch nicht. Und wenn ich später Freude daran habe, dann sei es ja ganz einfach, sofort etwas über Wein zu erfahren. Ich brauche dann ja nur das Buch über die großen deutschen Weine aufzuschlagen und dann wisse ich einfach alles über den deutschen Wein. Als es schon ganz dunkel war, sind wir dann in unser Privatquartier zurückgegangen und wir haben beide sehr fest geschlafen. Dieser Tag war ein sehr schöner Tag und wir hatten beide sehr viel erlebt. Noch mehr als an den anderen Tagen, als wir auch schon sehr viel erlebt hatten. 30. Juli 1963. Am Mittag sind wir in St. Algund angekommen. Aber wir hatten keinen großen Hunger und so haben wir am Rhein etwas Obst gegessen und uns weiter unterhalten. Ich habe Papa gefragt, ob er schon als kleiner Junge viel gewandert sei. Aber Papa hat gesagt, dass er als kleiner Junge überhaupt nicht gewandert sei, weil er damals überhaupt keine Zeit für so etwas wie Wandern gehabt habe. Er sei aber jeden Tag zu Fuß zum Bahnhof nach W gegangen. Und das sei ein Weg von fast einer Stunde gewesen. In W habe er den Zug nach B genommen und dort sei er dann noch einmal 20 Minuten bis zum Gymnasium zu Fuß gegangen. Er sei also jeden Tag ordentlich viel zu Fuß unterwegs gewesen, aber ein Wandern sei das natürlich nicht gewesen. Wenn er am Nachmittag wieder zu Hause auf dem Bauernhof gewesen sei, habe er mit seinen Geschwistern auf dem Feld arbeiten oder in der Gastwirtschaft aushelfen müssen. In den Ferien habe er übrigens auch auf dem Feld arbeiten oder in der Gastwirtschaft aushelfen müssen. Seine Eltern hätten nämlich überhaupt kein Geld gehabt, um mit ihren vielen Kindern in die Ferien zu fahren. Man sei also immerzu zu Hause gewesen, auf dem Bauernhof und in der Gastwirtschaft an der Nister. Dort habe man gearbeitet und noch einmal gearbeitet. Ich könne mir gar nicht vorstellen, wie viel man damals habe arbeiten müssen. Ich sagte, dass ich mir das langweilig vorstelle, immerzu zu Hause zu bleiben und zu arbeiten und nirgendwo hinzuwandern. Da aber sagte Papa, das Leben in seiner Kindheit und Jugend sei nicht langweilig gewesen. Jedenfalls habe er es nicht als langweilig empfunden. Und dann sagte er noch, dass man es mit dem Reisen auch übertreiben könne. Heutzutage zum Beispiel würde viel zu viel gereist. Viele Menschen seien ja nur noch unterwegs. Und dieses ewige Unterwegssein sei dann beinahe noch langweiliger als das ewige Zuhause-Sein. Ich fragte Papa, ob wir es im Augenblick auch übertreiben würden mit dem Unterwegssein. Papa aber sagte, nein, nein, wir würden es nicht übertreiben. Wir wären jetzt nämlich nur noch einige Tage unterwegs und dann würden wir in den Westerwald und später nach Köln fahren und dort würden wir uns von unserer Reise und Wanderung erholen und die ganze Reise und Wanderung noch einmal im Kopf nacherleben. Darauf aber komme es an. Die Reise noch einmal im Kopf nachzuerleben und sich richtig Zeit dafür zu nehmen, sie im Kopf nachzuerleben. Ich fragte Papa, ob er mit dem Nacherleben das Reisetagebuch meine, das ich im Westerwald und in Köln dann schreiben werde. Und Papa sagte, ja genau, das zum Beispiel meine er. Ich werde an dem Reisetagebuch arbeiten und wir würden unsere Fotos entwickeln lassen und einkleben. Und außerdem würden wir uns unsere Postkarten und all das anschauen, was wir während der Fahrt geschrieben und gezeichnet hätten. All das meine er mit dem Nacherleben. Von St. Aldegund bis nach Alf war es da nur noch eine halbe Stunde und in Alf haben wir eine Fähre genommen und sind auf der Fähre hinüber nach Bulei gefahren. Dort haben wir unser Quartier schnell in der Nähe des Bahnhofs gefunden. Es war eine sehr schöne Pension mit Namen Pension Cagliari. Die Zimmer waren mit vielen alten Möbeln eingerichtet und auch das Haus war ein großes, altes Haus. Und Papa sagte, es sei beinahe ein herrschaftliches Haus. Neben dem herrschaftlichen Haus gab es sogar eine richtige Liegewiese mit einem kleinen Brunnen und Sonnenschirmen und Liegestühlen. Und da hat Papa vorgeschlagen, dass wir uns auf dieser Liegewiese etwas ausruhen, etwas Gutes trinken und etwas lesen. Genauso haben wir es dann gemacht. Ich habe eine Sinalco getrunken und Papa hat einen Sprudel getrunken. Und dann haben wir beide etwas gelesen und uns ein wenig im Schatten unter den Liegestühlen ausgeruht. Postkarte. Liebe Mama, wir wohnen hier in Bulei in einem herrschaftlichen Haus. Die Decken der Zimmer sind alle sehr hoch und es gibt vor jedem Fenster lange Vorhänge, von der Decke bis zum Boden. Es riecht in dem Haus auch herrschaftlich, nämlich stark nach Zigarre und ein wenig nach Wein. Gerade ruhen wir uns auf der Liegewiese aus. Es ist schön, dass es Ferien gibt und man in den Ferien nicht arbeiten muss. Herzliche Grüße von deinem Bub. Nach dem Ausruhen sind wir dann über eine Eisenbahnbrücke noch einmal auf die andere Seite der Mosel gegangen. Auf der Eisenbahnbrücke fuhren die Züge ganz dicht neben uns her und wir hatten einen schönen Blick auf Bulei. Wir sind dann einen Berg hinauf zur Marienburg gewandert und ich habe Papa noch einmal etwas über das Wandern gefragt. Ich habe ihn nämlich gefragt, wann er eigentlich mit dem Wandern begonnen habe Und Papa hat geantwortet, dass er erst während des Studiums mit dem richtigen Wandern begonnen habe. Damals sei er 19 Jahre alt gewesen. Und er habe damals während seines Studiums in Bonn einen guten Freund gehabt, mit dem er viel zusammen gewandert sei. Zusammen mit seinem Freund sei er den Rhein entlang gewandert. Und auch die Sieg seien sie entlang gewandert. Und auch den Main und die Donau, die seien sie auch entlang gewandert. Immer an großen und schönen Flüssen seien sie entlang gewandert. Ich fragte Papa, warum er denn immer an Flüssen entlang gewandert sei. Und Papa hat geantwortet, dass an schönen Flüssen besonders schöne Orte und Städte liegen würden. Und dass der Anblick eines schönen Flusses sehr beruhige und sehr tief in die Seele gehe. An Flüssen und am Meer seien die Menschen meistens auch etwas ruhiger und besonnener. Und das gefalle ihm eben, wenn Menschen ruhig und besonnen und nicht nervös und durchgerädert seien. Ich fragte Papa, ob er selbst oft in seinem Leben nervös oder durchgerädert gewesen sei, und Papa antwortete, nein, nicht sehr oft. Aber er sei manchmal zwar nicht nervös, wohl aber sehr unruhig gewesen. Vor allem als Soldat während des Krieges sei er eigentlich ununterbrochen unruhig gewesen, furchtbar unruhig. Und er habe damals nicht einmal daran geglaubt, dass er diese furchtbare Unruhe wieder loswerden würde. Ich fragte Papa dann noch, ob er die furchtbare Unruhe denn jetzt losgeworden sei. Und da antwortete Papa, ja, inzwischen sei er diese Unruhe wohl losgeworden.